Deutschlandfunk, Medias Res. Es war schon etwas kurios, was da vor kurzem bei Facebook passierte. Eine deutsch-vietnamesische und regierungskritische Online-Zeitung tauchte plötzlich in dem sozialen Netzwerk nicht mehr auf. Facebook konnte sich die Sperre, die eine Woche dauerte, nicht erklären, wollte den Fall aber prüfen. Wir haben hier in Medias Res auch darüber berichtet. Inzwischen ist auch Reporter ohne Grenzen auf Spurensuche gegangen und hat festgestellt, dass Facebook seit Monaten Beiträge gelöscht und Benutzerkonten gesperrt hat, weil deren Inhalte angeblich gegen die Gemeinschaftsstandards des Unternehmens verstoßen haben. Benjamin Dirks hat sich von Reporter ohne Grenzen weiter aufklären lassen. Zahlreiche kritische Journalisten und Blogger aus Vietnam sind durch einen direkten Angriff auf Facebook blockiert worden. Wie die Organisation Reporter ohne Grenzen berichtet, hat das Online-Netzwerk seit Monaten Beiträge gelöscht und Benutzerkonten gesperrt, weil deren Inhaber angeblich gegen die Gemeinschaftsstandards des Unternehmens verstießen. Es gibt 23 Fälle von Menschen im Exil als auch in Vietnam, wo offenbar Dritte, die Personen zu Administratoren von Fanpages mit illegalen Inhalten gemacht haben, um so eine Sperrung und ich würde sogar an der Stelle so weit gehen, eine Zensur zu ermöglichen. Sagte Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, die sich weltweit für Presse- und Informationsfreiheit einsetzen. Der Deutschlandfunk hatte bereits über den prominentesten Fall berichtet. Der in Berlin lebende Vietnamese Trung Qua Le, der den Online-Nachrichtendienst Toi Bao betreibt, war im November auf Facebook gesperrt worden, weil er über Nacht zum Administrator einer Facebook-Gruppe ernannt worden war, die besonders drastisch gegen die Regeln des Netzwerks verstieß. Qua hatte für den darauffolgenden Tag ein Live-Video-Interview mit einem prominenten vietnamesischen Menschenrechtsanwalt angekündigt, der zu Gast im Menschenrechtsausschuss des Bundestags war. Infolge dieser Ankündigung, und das muss man glaube ich schon in der Direktheit sagen, wurde Trung Quang Le als Administrator hinzugefügt einer Kinderporno-Facebook-Seite. Und diese Administration der Kinderporno-Seite hat dazu geführt, dass Trung Quang Le wegen Verletzung der Community-Standards als Person bei Facebook gesperrt werden konnte und damit auch alle von ihm administrierten Seiten. Nun wird klar, dass diese Lücke in den Facebook-Regeln häufiger missbraucht wurde als bisher bekannt. Facebook hatte auf Anfrage bereits bestätigt, dass die Benutzerregeln infolge dieses Falls mittlerweile weltweit geändert wurden. Es ist heute nicht mehr möglich, Facebook-Nutzer ohne ihr Wissen und ihre Zustimmung zu Administratoren einer Seite oder Gruppe zu machen. Wie Facebook nun bekannt gab, war dieser Missbrauch nicht auf Vietnam beschränkt. Das Unternehmen sprach in einer schriftlichen Stellungnahme von einem böswilligen Angriff auf die betroffenen Blogger und Journalisten. Gegen die Täter wolle man vorgehen. Wer dahinter steckt, sagte Facebook nicht. Christian Mier von Reporter ohne Grenzen ist davon überzeugt, dass diese Fälle weitere Folgen haben müssen. Ich denke, an dem Beispiel zeigt sich ganz gut, dass Facebook eben mehr ist als ein privater Konzern. Facebook konstituiert Öffentlichkeit, es ist ein Kommunikationsraum, in dem Journalismus stattfindet, ein Marktplatz und ist eben nicht nur ein privates Unternehmen. Es ist gut, dass Facebook reagiert hat, aber Facebook hat ja auch erst reagiert nach Druck. Und wenn eine Plattform wie Facebook öffentlich ist, muss sie auch öffentlich reguliert werden. Facebook sei in Ländern wie Vietnam von besonderer Bedeutung für die Öffentlichkeit, weil freier, professioneller Journalismus kaum möglich sei und viele Websites gesperrt seien. Vietnam liegt auf dem 175. von 180 Plätzen auf einer Rangliste, mit der Reporter ohne Grenzen die Pressefreiheit weltweit misst. Auch die Website toibao.de sei in Vietnam gesperrt worden, nachdem er kritische Berichte über die Regierung gepostet habe, berichtet Trung Qua Le. Deswegen, ich muss über YouTube, über Facebook versenden und verbreiten, damit die Leute in Vietnam sowas sehen und hören kann. Trung Qua Le hatte versucht, über die Beschwerdefunktion bei Facebook gegen die Sperrung seiner Seite toibao.de anzugehen, hörte aber zunächst nichts von dem Unternehmen. Erst nach einer Woche wurde sein Account wieder freigegeben. Kurz darauf erhielt er eine Entschuldigung des Unternehmens. Auch bekannte Menschenrechtsaktivisten berichten, dass ihr Profil gesperrt worden sei. Christian Mier zufolge mussten deren Gegner sich dieses Tricks bedienen, um die Regimekritiker zu behindern. Weil Facebook als Webseite erstmal technisch sehr schlecht gesperrt werden kann, beziehungsweise kein Regime ist sozusagen, sich trauen würde, eine solch populäre Webseite wie Facebook.com zu sperren. Und deswegen muss man, um Kommunikation zu unterdrücken, Inhalte, unbeliebte Inhalte zu unterdrücken, eigentlich zu anderen Mitteln greifen. Die vietnamesische Botschaft in Berlin reagierte nicht auf eine Anfrage. Benjamin Dirks berichtete über Sperrungen bei Facebook-Seiten nicht nur in Vietnam.